Kundgabe 5566, empfangen durch Bertha Dodder am 29.12.1952. Auftrag Gottes an seine Jünger. Meine Jünger sende ich hinaus in die Welt, dass sie das Evangelium verbreiten von der Liebe, das Evangelium des Geistes, die Verkündung meines Wortes, das den Menschen die Liebe lehret. Ihr Menschen auf Erden brauchet dringend nötig eine solche Botschaft des Heiles. Ihr brauchet dringende Hinweise auf euren elenden Zustand und Ratschläge und Ermahnungen, auf das ihr einer riesengroßen Gefahr entrinnet. Ihr brauchet Aufklärung, die der Wahrheit entspricht. Es muss euch das Evangelium aufs Neue gebracht werden, auf das ihr euch berührt fühlet von seiner Kraft, auf das die Heilslehre auch eure Seele gesunden lasse, auf das ein neues Leben einziehe und sich in erhöhter Liebetätigkeit äußere. In alle Herzen soll das Lebenswasser einfließen. Mein göttlicher Liebebeweis, mein Wort, es soll euch zum Leben erwecken. Und darum beauftrage ich überall meine Diener, dass sie mich und mein Wort verkünden. Denn überall ist geistige Not. Überall sind verlangende Seelen und solche, die gerettet werden müssen, denen Kunde gebracht werden soll, dass sie in Gefahr sind, damit sie wachsam werden und nicht völlig blind einhergehen. Und ich bedenke die Menschen nach meinem Ermessen, wie sie aufnahmewillig sind, so teile ich meine Gaben aus. Jedem biete ich sie an, so wie sie seinem Aufnahmewillen entsprechen. Jedem versuche ich, das Brot des Himmels schmackhaft zu machen. Doch jeder braucht anders zubereitete Nahrung, wenngleich es stets die gleiche Nahrung bleibt. Die Speise, die der Seele zuträglich ist, die allein die Seele zum Leben erweckt. Ich werde niemals verschiedene Wahrheiten austeilen. Ich werde niemals meine Jünger beauftragen, verschiedenes Wissen, verschiedene Lehren den Menschen zu vermitteln. Ich teile nur immer die gleiche Wahrheit aus. Nur ist die Form, in der ich sie darbiete, nicht immer die gleiche, weil das Denken der Menschen, die Begriffsfähigkeit und die Vorstellungen des Einzelnen verschieden sind. Aber die Wahrheit ist und bleibt ewig unveränderlich. Und daran sind meine Diener zu erkennen, die in meinem Auftrag tätig sind, dass sie die von mir vermittelte Wahrheit vertreten, dass sie gleichen Geistes sind, weil sie die Wahrheit von mir direkt entgegennehmen, dass sie voller Liebe bemüht sind, Licht zu bringen den Menschen, die im Dunkeln wandeln, und dass sie dieses Licht auch eifrig verbreiten, weil sie selbst im Licht stehen und seine Kraft und Wahrheit spüren. Nur ein Lichtträger kann Licht ausstrahlen. Nur ein von mir in die Wahrheit eingeführter Mensch kann die Wahrheit verbreiten und also als mein Jünger das Evangelium hinaustragen in die Welt. Dieser aber wird auch jeder als meine Boten erkennen, der in der Wahrheit zu stehen begehrt. Denn dieser begehret mich. Und ich werde ihm wahrlich das Licht zuführen und ihn nicht mehr in die Finsternis zurücksinken lassen. Amen.